Es war einmal ein kleiner Süßkartoffelauflauf. Er hatte es sehr schwer und er war oft sehr mies drauf. Eines Tages, da sagte er zu sich selbst: Ich erobere die Welt und dann nehme ich euer Geld. Er gründete eine Süßkartoffelbank, die Zinsen waren für ihn süßkartoffelkrank. Jetzt ist er reich, doch glücklich ist er nicht. Die Macht stieg ihm zum Kopf, hat Angst vor dem Verzicht. Es ist soweit, seine Tage sind gezählt. Viele festkochende Kartoffeln von der Armut gestillt. Ja, alles ist möglich in einer Kartoffelwelt. Kartoffeln sind viel besser, viel besser.